19. Waagerecht bei Kreuzworträtseln. Horizontaisch. Hahn. Ugalo. Konsonant. A consoante. Vokal. A vogal. Senkrecht bei Kreuzworträtseln. Verticais. Lieben. Amar. Indikativ Präsens. O presente do indicativo. Verb. O verbo. Mit Endung. Terminado. Form. A forma. Preposição. A preposição.